Tannenbaum, oh Tannenbaum, ich steh allein im Abstellraum. Ich dachte nie im Traum daran, dass mir das mal passieren kann. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, jetzt steh ich hier und glaub es kaum. Sie war so voller Leidenschaft, da brauchte ich all meine Kraft. Wir trafen uns fast jeden Tag, und weil sie's mehrmals, mehrmals mag. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dachte ich schon oft, ich schaff das kaum. O Tannenbaum, o Tannenbaum, in ihrem Blick schmolz ich dahin. Ihr Körper raubte mir den Sinn, es schien so schön, als es begann. Sie sagte nichts von nem anderen Mann. Heut kam ich eher als geplant, doch schon im Flur war ich gewarnt. Denn was an ihrem Finger hing, das war ein fetter Ehering. O Tannenbaum, o Tannenbaum, jetzt steh ich hier im Abstellraum. Noch in der Tür verriet sie mir, sie hatte mich belogen, und dass sie dazu neigt, den Mann verschweigt. Sie hat ihn oft betrogen, doch da schien's schon zu spät zu sein. Der Fahrstuhl kam, sie sagte nein. Denn wer da kam, das war ihr Mann. Da schob sie mich in den Raum hier rein. Dass eine Frau so falsch sein kann, sie muss echt Spaß am Quälen haben. An allem ist doch schuld nur sie. So tief enttäuscht war ich noch nie. O Tannenbaum, o Tannenbaum, ich schleich mich jetzt mal langsam aus dem Abstellraum. Hier komm ich niemals lebend raus, und wenn dann doch, geht's schnell nach Haus. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dort wird mich meine Frau, dort wird mich meine Frau verhauen.